طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 92 bis 96. Ich lese erstmal vor, in denen es steht: Es steht keinem Gläubigen zu, einen anderen Gläubigen zu töten, es sei denn aus Versehen. Und wer einen Gläubigen aus Versehen tötet, der hat einen gläubigen Sklaven zu befreien und ein Blutgeld an seine Angehörigen auszuhändigen, es sei denn, sie erlassen es als Almosen. Wenn er, der Getötete, zu einem von euch feindlichen Volk gehörte und gläubig war, dann gilt es, einen gläubigen Sklaven zu befreien. Und wenn er zu einem Volk gehörte, zwischen dem und euch ein Abkommen besteht, dann gilt es, ein Blutgeld an seine Angehörigen auszuhändigen und einen gläubigen Sklaven zu befreien. Wer aber keine Möglichkeit findet, der hat zwei aufeinanderfolgende Monate zu fasten als eine Reueannahme von Allah. Und Allah ist allwissend und allweise. Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig darin zu bleiben. Und Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe. O, die ihr glaubt, wenn ihr auf Allahs Weg umherreist, dann unterscheidet klar und sagt nicht zu einem, der euch Frieden anbietet, du bist nicht gläubig, wobei ihr nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens trachtet. Doch bei Allah ist Gutes in Fülle. So wart ihr zuvor. Aber dann hat Allah euch eine Wohltat erwiesen. Unterscheidet also klar, gewiss, Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben, außer denjenigen, die eine Schädigung haben, den sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmühenden. Allah hat den sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmühenden einen Vorzug gegeben vor denen, die sitzen bleiben. Aber allen hat Allah das Beste versprochen. Doch Allah hat sie sich abmühenden vor denen, die sitzen bleiben, mit großartigem Lohn bevorzugt. Mit Rangstufen von ihm und Vergebung und Erbarmung und Erbarmen. Allah ist allvergebend und barmherzig. Das sind die heutigen Verse, die wir uns vornehmen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns das richtige Verständnis in Bezug auf diese Verse gibt. Also erst einmal, liebe Geschwister, ist es sehr angebracht, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala in den Versen, die wir letztes Mal angeschaut haben, uns mitgeteilt hat, den gläubigen Menschen mitgeteilt hat, und in ihrer höchsten Vertretung der Imam der Muslime, und gemeint ist mit Imam der Muslime nicht der Imam einer Moschee, sondern der Imam der Muslime insgesamt, der höchste Vertreter der Muslime, der höchste Mann im islamischen Staat, wie er zu verfahren hat mit Heuchlern und welche von den Heuchlern bekämpft werden müssen und welche von den Heuchlern in Frieden gelassen werden. Danach ist es sehr angebracht, es kann natürlich sein, dass jemand dabei bei so einer Bekämpfung der Heuchler ums Leben kommt, aber aus Versehen, weil er war eigentlich ein Gläubiger und man hätte ihn nicht umbringen sollen. Und hier bezüglich gibt es bestimmte Regelungen, an die sich der gläubige Mensch halten muss, wenn er auf Allahs Zufriedenheit hofft und auf die Begegnung mit ihm. Und Allah sagt, es steht keinem Gläubigen zu, einen anderen Gläubigen zu töten, es sei denn aus Versehen. Das heißt, wenn ein gläubiger Mensch einen anderen gläubigen Menschen tötet, dann darf das nur aus Versehen sein, ohne Absicht. Und diesen Fall wird Allah subhanahu wa ta'ala einem keine schlechte Tat zuschreiben. Okay? Wenn ein gläubiger Mensch einen gläubigen Menschen aus Versehen umbringt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem dafür keine Sünde aufschreiben. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns schon versprochen, dass er uns unsere Taten, die wir aus Versehen tun, vergibt. Ja? Und es gibt zwei Sachen, die man unterscheiden muss. Es gibt einmal die Sünde, und einmal, was sich aus der Tat an Verpflichtungen ergibt. Beispiel, wenn du jemanden in diesem Fall aus Versehen umgebracht hast, zum Beispiel durch das Auto oder weil du auf die Jagd gehst, hast du jemanden aus Versehen erschossen oder ähnliches, dann die Sünde liegt nicht auf dich. Ja? Also Allah subhanahu wa ta'ala wird dich dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Aber es gibt eine Sache, die musst du trotzdem tun. Und zwar das Recht der anderen Person, das du genommen hast, musst du ihm zurückgeben. Da das natürlich in diesem Fall nicht geht, weil die Person ist schon gestorben, ja, muss man den Angehörigen in bestimmten Fällen, die wir uns jetzt anschauen werden, ihr Recht geben, was ihr zusteht, nämlich das Blutgeld auf Arabisch Ad-Diyah. Aber das werden wir uns jetzt gleich ein bisschen detaillierter anschauen. Aber wir werden nicht über die Verse, die im Koran stehen, hinausgehen, denn wenn wir die Sachen im Detail betrachten wollen, das ist nicht der richtige Zeitpunkt im Tafsir, das zu machen. Das macht man dann im Fiqh. Ja? Und wir sind jetzt nicht im Fiqh-Unterricht, sondern wir machen jetzt hier Tafsir. Und im Tafsir geht man jetzt nicht zu sehr ins Detail rein, weil darum geht es uns jetzt nicht. Es steht einem Gläubigen nicht zu, einen Gläubigen zu töten. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala hier, es steht einem Gläubigen nicht zu, jemanden aus Versehen absichtlich zu töten? Ja, na klar, weil die Gesetze werden eingehalten von wem? Von Leuten, die gläubig sind. Aber jemand, der die Gesetze nicht einhält, ist kein Gläubiger. Ja? Und das beweist, dass also das Umsetzen der Gesetze ist ein Zeichen von Iman. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch klar und deutlich gemacht, dass man, wenn man ein Gesetz nicht einhält, das ist ein Zeichen von Kufr. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Nicht, dass ihr nach meinem Ableben wieder ungläubig werdet, indem die einen von euch die anderen umbringen." Wortwörtlich, indem die einen von euch auf die Nacken der anderen schlagen. Ja? Also hier ist ein Beweis dafür, dass das Ermorden zu Unrecht, das ist ein Zeichen von Kufr, ein Zeichen von Unglauben. Und es ist eine Art, warum ist ein Zeichen von Unglauben? Ja, weil ihr wisst ja, die Taten normalerweise weisen darauf hin, das was im Herzen ist. Ja? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir verbietet zu töten, du tust es trotzdem, das weist darauf hin, dass du nicht glaubst an dieses Gesetz. Aber es ist ein Hinweis darauf. Und deswegen nennt man das Kufr al-Amali. Das heißt, es ist ein Kufr der Tat. Die Tat ist eine Form des Kufr. Aber was du im Herzen hast, das kann natürlich was anderes sein. Ja? Denn nicht jeder Sünder ist deswegen gleich ein Ungläubiger. Nein, das muss nicht sein. Deswegen haben wir gesagt, es ist ein Hinweis darauf. Muss aber nicht unbedingt sein. Aber es ist ein Kufr der Tat. Man nennt es ein Kufr der Tat. Das heißt, der Kufr, der Unglaube kann sich äußern im Herzen. Das ist dann natürlich die Katastrophe. Aber er kann sich auch äußern in der Tat des Menschen. Und darum geht es hier. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass ein gläubiger Mensch, jemand, der an Allah glaubt und an den jüngsten Tag, es kann nicht sein, dass er einen anderen gläubigen Menschen umbringt. Es sei denn aus Versehen. Und absichtlich steht einem natürlich nicht zu. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer einen Gläubigen aus Versehen tötet, der hat einen gläubigen Sklaven zu befreien und ein Blutgeld an seine Angehörigen auszuhändigen. Es sei denn, sie erlassen es ihm als Almosen. Also noch einmal, wer einen Gläubigen, einen Mu'min, einen Muslim, aus Versehen tötet, der hat einen gläubigen Sklaven zu befreien. In diesem Fall, weil es aus Versehen war, wird ihm die Sünde vergeben, aber trotzdem muss er einen Sklaven befreien, weil das ist das Recht der Angehörigen. Er muss an die Angehörigen des Ermordeten erstmal muss er einen Sklaven befreien, einen gläubigen Sklaven befreien. Und deswegen hier reicht es nicht aus, wenn er irgendeinen Sklaven befreit, sondern er muss einen gläubigen Sklaven befreien. Einen muslimischen Sklaven befreien. Egal, ob es ein Mann ist oder eine Frau ist Und egal ob er kleines oder großes, egal ob er altes oder junges, ja, muss einfach ein gläubiger Sklave sein, den er hier befreit. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Vers den Sklaven nicht näher beschrieben, als gesagt, dass er gläubig sein muss. Also reicht es aus, wenn irgendein gläubiger Sklave oder Sklavin befreit wird. Und ein Blutgeld an seine Angehörigen auszuhändigen. Blutgeld, auf Arabisch Diyah, ist das Vermögen, das die Angehörigen des Ermordeten bekommen müssen. Die Angehörigen sind die Erbenden. Die Erbenden von diesen toten Menschen, denen steht etwas zu. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestimmt, dass die Angehörigen des Ermordeten 100 Kamele bekommen müssen. Das ist das Blutgeld, also festgesetzt hat. Das heißt also, wenn dem Erbenden 100 Kamele gebracht werden, muss er dieses akzeptieren als Blutgeld. Und wenn er, also auch wenn er sagt, ich will es nicht haben, gib mir lieber davon den Wert des Geldes, das steht ihm nicht zu. Sondern er muss das annehmen, wie es ist. Er kann danach verkaufen, machen, was er will, aber das muss er akzeptieren. Und das ist von dem anderen also verlangt. Ja. Oder er gibt ihm 1000 Golddinar, das ist die Einheit von damals. Die Dinar sind also Goldmünzen und davon 1000 Stück. Und, oder Dirham, also Silbermünzen, 12.000 Stück. Das musste er, wie heißt es, machen. Und die, wie heißt es, 100, also Kamele, heutzutage, vielleicht wenn man das umrechnet. Ich weiß, dass heutzutage in Saudi-Arabien werden, ist für die Dia 100.000 Rial festgesetzt. 100.000 Rial. Also als würde ein Kamel 1000 Rial kosten. Und das wäre dann ungefähr, kommt natürlich nach dem Wechselkurs an, ja, aber ungefähr muss es jetzt fast mit durch 6 teilen. Durch 5 geteilt wären es 20.000 Euro. Aber es sind jetzt sogar ein bisschen weniger zurzeit als 20.000 Euro. Aber wie gesagt, also entweder den Wert der 100, entweder 100 Kamele oder 1000 Golddinar oder 12.000 Silberdinar. Und wie gesagt, mehr ins Detail geben wir hier nicht, weil das nicht für uns so wichtig ist. Aber was wichtig zu wissen ist, wer muss das bezahlen? Wer muss das bezahlen? Und zwar, das müssen die männlichen Verwandten des Mörders, wenn wir ihn als Mörder bezeichnen wollen, bezahlen. Also hat es aus Versehen gemacht. Deswegen ist der Begriff Mörder vielleicht ein bisschen hart. Aber seine Aqila sind seine männlichen Verwandten. Das müssen die bezahlen. Die, also der Richter, also, das macht da, gibt sich da ein bisschen Mühe und bestimmt, wie viel wer da bezahlen muss, nach dem, was er kann. Und wie weit man diesen Kreis der engen Verwandten da strecken muss. Und die müssen das bezahlen. Unter Übereinkunft der Gelehrten ist beim, Mord aus Versehen, muss das nicht der Mörder selbst übernehmen, sondern seine Aqila. Und manche sagen, der Mörder nimmt auch daran teil, und manche sagen, er nimmt daran nicht teil, wie dem auch sei, aber der Hauptlast liegt auf der Aqila. Im Gegensatz zum Mord mit Absicht. Mit Absicht? Nein. Mit Absicht, da ist der Mörder derjenige, der selbst die Dia übernehmen muss, falls die Familie des Ermordeten eine Dia haben will. An seine Angehörigen auszuhändigen, also haben wir gesagt, an die Erbenden auszuhändigen. Wie gesagt, also es gibt im Fiqh da viele Details, ja, weil man unterscheidet gemäß der richtigsten Ansicht drei Arten von Mord. Der eine ist der aus Versehen, der andere ist der absichtlich und der dritte ist der dazwischen drin liegt, der zum Tod geführt hat, und man hat auch zum Beispiel auf eingeschlagen mit einem Stock, aber normalerweise tötet man nicht mit einem Stock, aber die Person ist trotzdem gestorben, ja. In diesem Fall, also das nennt man Shibh al-Amd. Das eine ist absichtlich al-Amd, zweite ist al-Khata, aus Versehen, und das dritte ist Shibh al-Amd, das heißt also, das mit einer Waffe gemacht, aber die normalerweise nicht tötet. Und es hat nicht die Voraussetzung erfüllt eines normalen Mordes, wie im Fiqh üblich ist, aber die Person ist trotzdem gekommen. Ja? In den beiden Fällen, wo es aus Versehen war, wo es eben nicht klarer Mord ist, da benimmt eben die Aqida, aber im Fall des klaren Mordes, da muss der Mörder selbst das natürlich übernehmen, sonst wäre das ja eine Unterstützung zum Mord. Ja? Wenn der Mörder selbst die Sache nicht übernehmen müsste und die anderen würden für ihn das Blutgeld bezahlen, dann braucht man immer nur einen Mörder engagieren, der bei einem Volk gut angesehen ist, und die würden niemals die Hinrichtung von ihm verlangen, deswegen könnte er machen, was er wollte. Ja, aber das ist nicht Sinn der Sache. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, dass natürlich die Ermordeten, die Angehörigen des Ermordeten, die Erbenden, dieses Blutgeld bekommen, ist, damit sie dadurch getröstet werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie viele Weisheiten dahinter stecken, denn wenn es Feindschaft gibt zwischen den Menschen und diese Feindschaft und dieser Hass, denn mit Sicherheit ist Hass vorhanden, auch wenn eine Person einen anderen aus Versehen umgebracht hat, dann werden die Herzen dadurch beruhigt, dass sie Geld bekommen, relativ viel Geld oder relativ viel Vermögen, und dadurch werden die Herzen beruhigt, Alhamdulillah, und Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß, wie viel Übel dadurch vermieden wird, und das ist natürlich eine gewaltige Weisheit des islamischen Gesetzes, Alhamdulillah. Es sei denn, sie erlassen es ihm als Almosen. Wenn jemand wenn diese Familienangehörigen sagen, wir verzichten auf unseren Anteil, dann natürlich ist es wie eine Sadaqa. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, illa an yassaddaqu. Das heißt, es sei denn, sie erlassen es als Almosen, als Spende. Weil ihnen gehört das Geld eigentlich, und sie sagen zu ihm, pass auf, wir verzeihen dir, wir möchten das Geld nicht haben, du kannst es behalten. Das ist natürlich eine gewaltige Tat, und es wird ihnen bei Allah subhanahu wa ta'ala groß angerechnet, denn wer kann schon auf einmal, wie gesagt, ja, 100.000 Rial einfach so spenden oder mehrere zigtausend Euro einfach so spenden und macht das einfach freien Mutes. Das ist eine sehr, sehr gute Tat. Und gerade weil die andere Person ein gläubiger Bruder ist, vergiss das nicht, das ist immer noch dein Bruder, auch wenn er vielleicht deinen Vater umgebracht hat aus Versehen. Und zweitens war es eben aus Versehen und keine Absicht. Deswegen, ja. Und das ist so, man hat das Recht, eben auf sein Recht zu verzichten. Ja. So, und wenn er, der Getötete, und wenn er, der Getötete, zu einem euch feindlichen Volk gehörte und gläubig war, dann gilt es, einen gläubigen Sklaven zu befreien. Wie kann das sein? Also welche Situation könnte das sein? Also jemand, der ist gläubig, aber gehört zu einem feindlichen Volk von uns. Normalerweise darf es das gar nicht geben, weil jemand, der gläubig wird, muss zu den Muslimen auswandern. Der Fall ist ganz einfach, dass jemand eben Muslim geworden ist von dem feindlichen Volk. Und bei einer Invasion, bei einem Feldzug, bei einem Angriff, weiß man nicht, dass er Muslim ist und wird eben umgebracht. Was muss man in diesem Fall tun? In diesem Fall sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gilt es, einen gläubigen Sklaven zu befreien. Klammer auf. Und kein Blutgeld an die Angehörigen. Ja? Und die Ursache, warum dem Angehörigen in diesem Fall kein Blutgeld gegeben wird, gibt es einen von zwei Gründen. Wie Shawkani rahimahullah sagte, die erste Begründung ist, weil die Angehörigen von dieser Person, die Muslim geworden ist, sind keine Muslime. Ja? Und die zweite ist, Ansicht ist, dass eine Person, die den Islam angenommen hat, aber unter dem Volk der Kuffar bleibt, ist kein vollwertiger Muslim und ist kein vollwertiges Mitglied der muslimischen Gesellschaft. Und deswegen steht ihm auch dann keine Diya zu, weil es wäre seine Pflicht gewesen, in das islamische Land auszuwandern, und jetzt ist er umgebracht worden in einem Angriff, und das ist eben sein eigenes Pech gewesen, weil er eben nicht weggegangen ist. Und ihr wisst natürlich, aus diesen beiden Begründungen ergeben sich andere Sachen, weil angenommen, angenommen, jemand wird aus der anderen Gesellschaft Muslim. Und seine Verwandtschaft ist schon muslimisch, aber die sind bei den Muslimen. Und dann wird er aus Versehen umgebracht. Nach der ersten Ansicht bekommen dann die das Blutgeld. Und nach der zweiten Ansicht, bekommen sie kein Blutgeld, weil er eben, wie gesagt, nicht ausgewandert ist. Ja? Und wer übernimmt in diesem Fall das Blutgeld? Manche Gelehrte sagen einfach, die islamische Staatskasse übernimmt dies. Und Allah weiß am besten Bescheid. Also wenn er, der Getötete, zu einem euch feindlichen Volk gehört und gläubig war, dann gilt es, einen gläubigen Sklaven zu befreien. Und gibt eben kein Blutgeld. Und wenn er zu einem Volk gehörte, zwischen dem und euch ein Abkommen besteht, dann gilt es, ein Blutgeld an seine Angehörigen auszuhändigen und einen gläubigen Sklaven zu befreien. Also es gibt auch den Fall eines Friedensvertrages zwischen den Muslimen und den Kuffar, so dass man ausmacht, keiner greift den anderen an. Und in diesem Fall, wenn dann dieser gläubige Mensch aus Versehen getötet wird, dann wenn diese andere Person, ob gläubig oder ungläubig, ja, wenn diese andere Person, zwischen denen uns in einem Vertrag besteht, umgebracht wird, dann gilt es eben, das Blutgeld auszuhändigen an die Angehörigen dieses Ermordeten und auch einen gläubigen Sklaven zu befreien. Eben wegen diesem Vertrag, der zwischen ihnen und uns besteht. Und das hat ja auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam zwischen ihm und den Juden gegeben in Medina. Sie hatten sogar noch einen anderen Vertrag, und zwar immer, wenn jemand aus Versehen umgebracht wurde von irgendeiner Partei, dann haben die anderen immer gleich mitgeholfen. Ja, also wenn unter den Muslimen jemand aus Versehen umgebracht worden ist, dann haben die Juden geholfen, die Dia zu bezahlen. Und umgekehrt, wenn unter den Juden jemand aus Versehen umgebracht worden ist, dann haben die Muslime mitgeholfen, diese Dia zu bezahlen. So eine Art islamische Versicherung. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer aber keine Möglichkeit findet, der hat zwei aufeinanderfolgende Monate zu fasten, als eine Reueannahme von Allah, und Allah ist allwissend und allweise. Es gibt die Situation, wie wahrscheinlich heute meistens der Fall ist, dass es eben keine Sklaven gibt und eben nicht diese Möglichkeit besteht, einen gläubigen Sklaven zu befreien. Schon gar nicht, also weder ein Sklaven noch schon gar nicht einen gläubigen Sklaven. Und in diesem Fall, anstatt dem Sklaven, muss man dann zwei Monate hintereinander fasten. Und diese zwei Monate hintereinander, die man fastet, wie gesagt, darüber kann man auch lange reden, ist aber nicht unser Thema. Aber es gibt halt Sachen, die, wenn man zwei Monate fasten würde, dürfte man, dazwischen essen aufgrund von Krankheit, aufgrund einer Reise. Was ist, wenn man am Anfang eines Monats anfängt zu fasten? Wann sind die zwei Monate dann vorbei? Was ist, wenn man in der Mitte eines Monats anfängt zu fasten? Die Monate sind ja nicht immer gleich lang. Ja, manchmal haben wir 29 Tage, manchmal 30 Tage, weil hier sind ja die Mondmonate gemeint. All dies, liebe Geschwister, ist eine Sache der Fuqaha. Aber allgemein gesehen, man muss dann zwei Monate hintereinander fasten. Ja? Als eine Reueannahme von Allah. Wenn man dies macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dies annehmen als eine Reue. Weil jeder Mensch, der jemanden anders aus Versehen umgebracht hat, hat das in gewissermaßen irgendwie aus Versehen gemacht, aber hat sich ein bisschen zu wenig Mühe gegeben, hier vorsichtig zu sein. Also die Person war zu unvorsichtig und deswegen muss sie hier diese Sühneleistung tun. Und Allah ist allwissend und allweise. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was für jeden Menschen am besten ist. Und weiß, welche Kafara, welche Sühneleistung, in welcher Situation von diesen Situationen, die wir kennengelernt haben, die richtige ist und die beste ist. Für die Leute, die nach diesem Gesetz handeln. Alhamdulillah. Das, was wir gerade eben gehört haben, war, wenn man es aus Versehen gemacht hat. Wenn man aus Versehen einen gläubigen Menschen umgebracht hat. Aber, liebe Geschwister, was ist, wenn jemand hergeht, einen gläubigen Menschen, einen Muslim vor sich sieht und ihn umbringt, absichtlich? Er hat also vor, ihn umzubringen und tut es auch, bis seine Seele den Körper verlässt. Bei keiner anderen Sünde, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt oder die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna erwähnt, bei keiner anderen großen Sünde hat Allah subhanahu wa ta'ala so eine harte Androhung ausgesprochen wie in Bezug auf diese Sache. Ihr wisst, wenn man, sogar wenn man, natürlich Schirk ist schlimmer, aber wenn man Schirk begangen hat, dann kann man Tauba machen und es kann sein, dass es niemanden geschadet hat, außer einem selbst. Aber wenn du jemanden umgebracht hast, diese Sache ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala durch eine Person mit gewaltiger Strafe angedroht und gesagt, und wer einen Gläubigen, das heißt einen Muslim, vorsätzlich, absichtlich heißt das, tötet, dessen Lohn ist die Hölle. Diese Person wird mit Gewissheit in die Hölle eingehen. Und nicht nur das, er wird ewig darin bleiben. Und nicht nur das, und Allah zürnt ihm, das heißt Allah ist wütend auf ihn. Und Allah verflucht ihn, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala vertreibt ihn ganz weit weg von seiner Barmherzigkeit, sodass er gar keine Hoffnung mehr haben braucht, irgendwann mal rauszukommen. Und bereitet ihm gewaltige Strafe. Gewaltige Strafe, die Hölle, liebe Geschwister, wir kennen keine Strafe, die gewaltiger ist als diese. Und auch hier hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, azaban azima, das ist wieder im unbestimmten Artikel, eine gewaltige Strafe bereitet und weist darauf hin, dass es eine wirklich gewaltige Strafe ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dies sagt, dann ist es wirklich der Fall. Und möge Allah uns davor bewahren, dass wir irgendwann mal irgendeinem gläubigen Menschen so etwas antun. Und liebe Geschwister, wie gesagt, in diesem Vers Allah subhanahu wa ta'ala, erstens droht er ihm mit der Hölle. Zweitens sagt er ihm, er wird ewig drin bleiben. Drittens, er zürnt ihn. Viertens, er verflucht ihn. Und fünftens, auch noch, er bekommt eine gewaltige Strafe. Eine Strafe, die auch noch gewaltig ist. Sogar 6 Androhungen macht Allah ihm. Möge Allah uns davor bewahren. Und liebe Geschwister, wenn eine Person so etwas vorhat, zweifellos können wir ihm von voraus sagen, Achi, wenn du sowas machst, du gehst in die Hölle. Und der ungläubige Mensch, also hier sagt Allah, wer einen gläubigen Menschen tötet, das heißt, ob er gläubig ist oder ungläubig ist, wer so etwas macht, geht in die Hölle. Angenommen, solch eine Person hat etwas getan. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist diese Androhung von Allah subhanahu wa ta'ala für ihn verpflichtend? Das heißt, wird es auch wirklich so sein? Oder kann es sein, dass Allah ihm trotzdem noch vergibt? Und darüber gibt es mehr als eine Ansicht unter den Ulama. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hat überliefert über Abdullah ibn Abbas, dass er gefragt worden ist, ob so eine Person, die so etwas gemacht hat, Tauba machen kann. Und er sagte nein. Und Abu Huraira und Abdullah ibn Amr, ihr wird auch überliefert, dass sie gesagt haben, nein, so eine Person, die so etwas gemacht hat, sie wird auf jeden Fall bestraft werden. Und sie haben das eben gleichgesetzt mit einer Person, die Schirk begangen hat und keine Taube macht. Sie haben gesagt, das ist also das Gleiche. Weil ihr wisst, wenn jemand Schirk macht und macht keine Taube danach, Allah wird einen auf jeden Fall bestrafen und wird ihm nicht vergeben. Weil Allah es im Koran deutlich gesagt hat. Und sie haben gesagt, also jemand, der ermordet und dann Tauba macht, trotzdem Allah wird ihm das nicht vergeben. Und die Mehrheit der Ulama sagt, dass so eine Person auf jeden Fall Tauba machen darf und kann. Und das ist zweifellos auch, Geschwister, die richtigere Ansicht, weil wir können nicht einen Vers nehmen und die anderen Verse unterlassen. Und es gibt auch eine Erzählung über Ibn Abbas radiallahu anhuma, Und vielleicht ist dieses Nein, was ist darauf zurückzuführen. Und zwar, indem er, indem, wo jemand zu ihm kam und diese Frage gestellt hat. Es war so, dass Ibn Abbas in seiner Gesellschaft saß und über die Taube des Mörders gesprochen hat und hat gesagt, sehr, sehr wohl kann jemand, der aus Versehen jemanden anders umgebracht haben, Taube machen. Ja? Und dann kam in die Sitzung jemand hinein, der ihn gefragt hat, sagte Ibn Abbas, wie sieht's aus, wenn jemand umbringt, kann man dann noch Taube machen hinterher? Und dann sagte er nein. Und dann, als er wegging, haben die Leute außenrum ihn gefragt, gerade eben, als du mit uns saß, hast du gesagt, man kann Taube machen. Und nachher, als du weggegangen bist, als diese Person weggegangen ist, hast du gesagt, nein, die Person, man kann keine Taube machen. Und dann sagte er, ja, ganz einfach, die Person, die gerade eben gekommen ist, ich habe das Gefühl gehabt, oder ich habe in seinen Augen gesehen, dass er vorhat, jemanden umzubringen. Und deswegen ist es, gehört es zur Weisheit des Muftis oder des Faqih, des Gelehrten, wenn er antwortet, dass er antwortet gemäß der Person, die vor einem steht. Ja? Weil es kann sein, dass du durch deine Aussage, die du machst mit Ja oder Nein, sorgst dafür, dass die Person einen Mord begeht oder nicht. Wie in diesem Fall, diese Geschichte. Und egal, ob diese Geschichte stimmt oder nicht stimmt, Allahu A'lam, aber das wäre eine Erklärung, warum Ibn Abbas hier Nein gesagt habe. Ja? Wie dem auch sei, wir haben gesagt, wir können nicht manche Verse betrachten und andere Verse einfach weglassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran ganz klar und deutlich, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah sagte, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihm Partner zur Seite stellt, aber er vergibt, was darunter liegt, wem er will. Und Ash-Shirk ist die größte Sünde überhaupt und alle Sünden, alle anderen Sünden liegen darunter. Und deswegen jede andere Sünde außer Ash-Shirk, außer dem Polytheismus, außer dem Kufr, außer der Götzendienerei, wenn Allah will, vergibt er es, und wenn er will, vergibt er es nicht. Jede. Und dann sagte auch, machen wir erstmal. Na, die Gelehrten, liebe Geschwister, sind sich einig darüber, dass die Aussage der Khawarij und der Mu'tazila in Bezug auf diese Ayah falsch ist. Das ist auch wichtig zu wissen. Die Khawarij sind ja diejenige Sekte, die gesagt haben, wenn jemand eine große Sünde begeht, egal welche, dann ist er ein Ungläubiger. Und sie begründen das unter anderem mit dieser Aya. Sie sagen, hier steht klipp und klar, wenn jemand einen Gläubigen absichtlich umbringt, wird er in die Hölle gehen. Und auch noch für immer. Ewig steht da. Also haben sie gesagt, das Töten an sich ist eine Ridda. Das ist Abfall vom Islam. Und die Mu'tazila, sie haben was Ähnliches gesagt. Sie haben gesagt, und natürlich das Ergebnis von Khawarij ist, er wird in der Hölle ewig bleiben, ja, weil er ungläubig ist. Und die Mu'tazila, die andere Sekte, sie haben gesagt, jemand, der eine große Sünde begeht, befindet sich in einer Stufe zwischen den Gläubigen und zwischen den Ungläubigen. Das ist eine neue Bid'ah gewesen. Die haben die Menschen eingeteilt in drei Gruppen. Gläubig, Ungläubig und dazwischen. Im Diesseits sind sie irgendwo dazwischen, im Jenseits sind sie ewig in der Hölle. Und sie haben das ebenfalls begründet mit anderen, unter anderem mit solchen Versen. Und die Gelehrten sind sich darüber einig, dass das falsch ist, diese Verse so zu verstehen. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, sagte, genauso wie es Gründe gibt, dass du in die Hölle gehen kannst, gibt es Gründe, wenn du sie tust, dass du nicht mehr dahin kommst. Ganz einfach. Und das ist klipp und klar. Das ist also eigentlich eine ganz klare Sache. Eine Person zum Beispiel, die jemand anderes anbetet außer Allah. Ein Buddhist, wenn er stirbt in seinem Glauben und hat den Islam kennengelernt und trotzdem nicht angenommen, wird ewig in die Hölle gehen. Das ist klar. Das gilt für einen Christen genauso, für einen Juden genauso und für jeden anders Gläubiger als einen Muslim. So. Diese Person, sie hat etwas getan, was sie in die Hölle bringt, richtig? Gut. Was ist, wenn sie danach den Islam annimmt? Dann hat sie etwas getan, was sie ins Paradies bringt. Klar? Also, was heißt das? Das heißt so klipp und klar, dass auch wenn du eine, dass wenn du etwas getan hast, was dich in die Hölle bringt, heißt noch nicht, dass du in die Hölle kommst. Sondern, wenn du nichts mehr dagegen tust, dann kommst du in die Hölle, ja. Und beim Kufr ist es eindeutig. Kufr ist das Schlimmste. Kufr ist noch viel schlimmer als Töten. Und beim Töten genauso. Wenn diese Person keine Taube macht, dann, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, wird er genau das anwenden, was er in dieser Ayah gesagt hat. Aber wenn er will, vergibt er. Wem er will, wie in dem anderen Ayah gesagt hat. Das heißt, das ist die Strafe, die Allah ihm androht. Und wenn er sie verwirklichen will, wenn Allah sie umsetzen will, die Strafe, macht er es. Und wenn er nicht will, macht er es nicht. Und Ibn Qayyim rahimahullah sagte, es gibt unter Übereinkunft der Ulama Dinge, die eben, wodurch eben Allah subhanahu wa ta'ala ein Muslim nicht in die Hölle ewig steckt, auch wenn er jemanden Gläubiges absichtlich umgebracht hat. Erstens, Taube. Wenn jemand richtig diese Tat bereut vom innersten Herzen, Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Person nicht auf ewig in die Hölle gehen lassen, sondern umgekehrt, er wird ihm sogar für den Mord, den er gemacht hat, gute Taten zuschreiben. Ja? Weil wenn man Taube macht und Allah sich reuevoll zuwendet, Allah wird die schlechten Taten in gute umwandeln am jüngsten Tag. Aber zur Taube gehört, dass man sich stellt. Zur Taube eines Mörders gehört, dass er zu dem Richter geht oder zur Familie des Ermordeten geht und sagt, ich habe das getan. Ansonsten gibt es keine Taube. Ja, das ansonsten geht nicht, weil die Voraussetzungen der Taube sind klar. Und muss eine wahre Reue sein und du musst dafür sorgen, dass die Person, der ein Recht genommen wird, und hier wurde eine ganze Person genommen, dass diese Angehörigen, die Erbenden dieser Person, ihr Recht wiederbekommen. Und wie werden sie ihr Recht wiederbekommen, wenn du als Mörder weggehst? Ja? Weil zu ihren Rechten gehört entweder die Wiedervergeltung oder das Blutgeld oder sie verzeihen. Und wie wollen sie Wiedervergeltung machen, wenn du noch frei rumläufst? Geht nicht. Okay? Das heißt, zur Taube gehört, dass man sich stellt. Das ist unter Übereinkunft der Ulama. Zweitens, der Tauhid. Der Tauhid durch klare Texte aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein Grund dafür, dass die Person nicht oder niemals ewig in der Hölle bleibt. Sondern es wird ein Tag kommen, aus der jeder Muslim aus der Hölle herauskommen wird. Aber es wird niemals ein Tag kommen, an dem ein Jude, ein Christ, ein Muschrik, ein Buddhist, irgendwas anderes, ein Atheist, niemals werden sie aus der Hölle rauskommen. Auch wenn sie jetzt lachen und zufrieden sind und essen und trinken, aber das wird eines Tages vorbei sein, genauso wie bei ihren Urvätern es auch schon vorbei ist. Drittens, Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die schlechten Taten auch fallen lassen kann, ist, wenn man gute Taten begeht. Allah sagte, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Die guten Taten machen die schlechten weg oder tilgen die schlechten Taten. Das ist ein klarer Vers, dass wenn jemand Tauba macht und begeht dann gute Taten, und welche Tat ist besser als das Gebet? Ja, dann wird eben, wie ein Sahabi, der einmal eine Sünde begangen hat, und nach dem Fard-Gebet zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen ist und gesagt hat, O Gesandter Allahs, ich habe eine Sünde begangen, was soll ich machen? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, hast du nicht gerade mit uns gebetet? Sagt er, ja. Sagt er, Allah hat dir schon vergeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn nicht einmal gefragt, welche Sünde es gewesen ist. Viertens, Katastrophen. Schlechte Sachen, die einem passieren, sind ein Grund dafür, dass die schlechten Taten, die man selbst gemacht hat, weggehen. Und fünftens, sehr wichtig, liebe Geschwister, die Wiedervergeltung. Die Hadd-Strafen im Islam, sind ein Grund dafür, dass man die Sünde vergeben bekommt. Also wenn jemand irgendeine Sünde begeht, wofür er vom Richter verurteilt wird, da wird Allah ihn niemals nochmal verurteilen. Ja? Also wenn jemand Alkohol getrunken hat und er wird dann nach gemäß der Scharia 40 Mal ausgepeitscht für das Alkoholtrinken, dann Allah wird ihn nicht nochmal bestrafen im Jenseits. Weil sonst wäre die Strafe unnötig gewesen, wie es jetzt. Ja? Oder genauso beim Mord. Wenn jemand ermordet, wenn jemand anders umgebracht hat und der Richter sagt, jawohl, jetzt muss diese Person hingerichtet werden. Und sie wird hingerichtet, das war's. Die wird nicht nochmal bestraft werden. Wenn jemand Ehebruch begangen hat und wird dadurch gesteinigt, danach, das war's. Und da gibt's klare Beweise dafür, dass die Person wird nicht noch einmal bestraft werden im Jenseits. Ja? Und das ist ein klarer Beweis wieder auch für, dass auch der Mord, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, vergibt er es. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin im 94. Vers, O die ihr glaubt, wenn ihr auf Allahs Weg umherreist, dann unterscheidet klar und sagt nicht zu einem, der euch Frieden anbietet, du bist nicht gläubig, wobei ihr nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens trachtet. Was ist da passiert? Es gibt einen Mann, heißt Mahlam oder so ähnlich, hatte einen anderen Mann namens Amr ibn al-Adbat erschossen, aus Versehen. Mit einem Pfeil. Anscheinend hat der Pfeil einen Bogen gemacht und hat aus Versehen, nicht aus Versehen, Entschuldigung, absichtlich, hat ihn absichtlich umgebracht. Obwohl diese Person Amr Assalamu alaikum gesagt hatte. Also dieser Mahlam, dieser Sahabi, war mit anderen unterwegs und haben diesen Amr ibn al-Adbat gesehen und er hat sie begrüßt, Assalamu alaikum gesagt. Und dann hat er ihn trotzdem umgebracht. Und nach einer Version haben sie untereinander gesagt, er hat nur Assalamu alaikum gesagt, um sich zu schützen vor uns. Auf jeden Fall ging dann diese Person Mahlam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und wollte sich bei ihm entschuldigen und sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, bitte für mich bei Allah um Vergebung für meine Sünde, die ich begangen habe. Er hat absichtlich einen Muslim umgebracht, ja. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La ghafarallahu lak. Möge Allah dir nicht vergeben. Nach wenigen Tagen ist diese Person gestorben, dieser Mörder gestorben. Und dann haben die Sahaba ihn begraben und und die Erde hat ihn wieder ausgespuckt. Und dann sind sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben ihm das mitgeteilt, haben ihn begraben und die Erde hat ihn, am nächsten Tag haben wir ihn gesehen, er war wieder oben. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, Inna al-arda taqbalu man huwa sharrun min sahibikum. Walakin Allah arada an ya'idhakum. Er sagte, wahrlich, die Erde akzeptiert von den toten Menschen noch Leute, die viel schlimmer sind als die eine Person, die einen gläubigen Menschen umgebracht hat. Es gibt Menschen, die haben noch viel mehr ungläubige Menschen umgebracht. Stellt euch vor, was in Kriegen passiert. Jetzt in heutiger, modernster Zeit, wie viele gläubige Menschen, Muslime, ermordet werden. Auf jeden Fall, und die Mörder, wenn die begraben werden, die Erde spuckt sie nicht aus. Ja? Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Erde hat schon Leute akzeptiert, die viel schlimmer sind als diese eine Person, die einen gläubigen Menschen umgebracht hat. Er sagte, aber Allah will euch warnen. Allah will euch einfach hier nur ein Beispiel zeigen, wie schlimm es ist, wenn man nur einen gläubigen Menschen umbringt. Auf jeden Fall, was haben sie dann gemacht? Sie haben ihn dann irgendwo zwischen die Berge gelegt und Steine auf ihn geworfen, damit er, begraben ist, weil die Erde wollte ihn nicht mehr akzeptieren. Diese Überlieferung ist bei At-Tabari überliefert und Imam Ahmad Shakir rahimahullah ta'ala sagt, sie ist sahih. Es gibt noch eine zweite Überlieferung, und zwar ein Mann von den Banu Sulaim, ein Stamm namens Banu Sulaim, ging an ein paar Sahaba vorbei. Ich lese vielleicht die Überlieferung erstmal auf Arabisch. Und zwar, marra rajulun min bani Sulaim ala nafarin min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ghanamun lahu fasallama alaihin qalu ma sallama alaikum illa liyata'awwadha minkum faqamu faqataluh wa akhadhu ghanamahu فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى آخر الآية. Und zwar Das ist, also Entschuldigung, ich habe das vorhin also ein bisschen, ihr werdet gleich merken, was ich verwechselt habe. Auf jeden Fall, ein Mann von den Banu Sulaym kam ein paar Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorbei und hat sie begrüßt, assalamu alaikum gesagt. Da haben sie unter sich gesagt, er hat nur assalamu alaikum gesagt, damit er sich vor uns sicher ist. Weil der hat nämlich Schafe dabei gehabt und der wusste bestimmt, weil zwischen uns und ihnen ist Krieg. Und wenn wir in Kriegszustand sind, dann dürfen wir ihn überfallen und dürfen wir ihn seine Schafe nehmen. Und damit er das nicht tut, hat er gesagt, assalamu alaikum, und wir denken, dass er Muslim ist. Auf jeden Fall haben sie ihn dann umgebracht und seine Schafe genommen und sind damit zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah herabgesandt. Und At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, der Hadith ist bei At-Tirmidhi, er sagte es Hassan und Al-Albani sagte es Sahih. Und diese Ayah, jetzt lesen wir noch einmal und jetzt verstehen wir sehr gut, was damit gemeint ist. Oh, die ihr glaubt, wenn ihr auf Allahs Weg umherreist, das heißt, wenn ihr auf der Reise seid oder im Sturm der Eroberung, im Dschihad seid, dann unterscheidet klar. Fatabayyanu. Es gibt eine andere Lesart von Hamza Kisa und Khalaf, heißt Fatathabbatu anstatt Fatabayyanu. Und Fatathabbatu heißt, vergewissert euch, geht der Sache nach. Besser gesagt, geht der Sache nach. Und das ist nicht so hart wie Fatabayyanu, klar unterscheidet. Aber diese beiden Bedeutungen sind korrekt und beide überliefert. Das heißt, dann unterscheidet klar, also ist diese Person Muslim oder ist kein Muslim. Und nicht einfach angreifen. Und sagt nicht zu einem, der euch Frieden anbieten will, du bist nicht gläubig. Und zwar auf Arabisch heißt es Alqa ilaykum as-salam, der euch den Friedensgruß hinwirft, vor euch wirft. Er sagt zu euch Assalamu alaikum. Oder in der anderen Leser von Nafi' ibn Amr und Hamza und Abu Ja'far und Khalaf heißt es Wa alqa ilaykum as-salam. As-salam, also ohne dem Alif, was da zwischen dem Lam und dem Mim steht. Und As-Salam bedeutet die Ergebenheit. Die Ergebenheit. Al-Ist-Islam. Wie Islam. Die Ergebenheit, ja. Das heißt, und sagt nicht zu jemandem, der sich euch hingibt, also der euch unterwirft und euch nicht angreifen, der unterwirft sich euch. Akzeptiert, dass ihr die Oberhand habt. Du bist nicht gläubig, wobei ihr nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens trachtet. Also, wie heißt es, man darf nicht sagen, naja, der sagt das nur so, weil er sich vor uns schützen will, damit wir die Glücksgüter bekommen können. Ja, durch die Schafe, die da sind. Ja, weil das ist das Problem. Manche Leute, vielleicht kämpfen sie für Allah subhanahu wa ta'ala, aber ihre Niyya ist nicht für Allah, sondern ihre Niyya ist, weil sie etwas Weltliches erreichen möchten. Und Allah sagt, wenn ihr wirklich also was Weltliches erreichen wollt, so ist bei Allah viel Besseres. Das heißt, wer Dschihad macht, um Geld zu kriegen oder Sklavinnen zu bekommen, das wird dann seine Belohnung sein, das war's. Wer aber das macht für Allah subhanahu wa ta'ala und damit Allahs Wort die Oberhand hat, so wird er im Jenseits seine Belohnung bekommen. Ja? Und auch hier, ohne Ikhlas läuft gar nichts, bei keiner Ibadah. Also sagt nicht so etwas, der ist nicht gläubig, der ist kein Muslim, der sagt nur Assalamu alaikum einfach so, damit ihr euch selbst einredet, ihr dürft ihn angreifen. Nein. Und das ist ja auch eine Rechtfertigung von vielen Takfiriyin, ja, von Leuten, die Takfir machen. Sie haben diese Einstellung, sie wollen unbedingt angreifen. Also was müssen wir machen? Sie wissen, Gläubige darf man nicht angreifen. Also erklären wir sie für ungläubig. Und dann dürfen wir sie angreifen. Ganz einfach, ja. Also nicht so kompliziert. Auf jeden Fall, und wenn jemand einen islamisch begrüßt, ist ein Beweis, dass er Muslim ist. Und dass das Wort sagt von Assalamu alaikum ist eine Eigenschaft von Iman. Ja. Und manche Muslime grüßen immer noch mit Hallo und anderes, ja. Aber wir Muslime, Alhamdulillah, wir grüßen so, wie die Engel Adam begrüßt haben. Und so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba begrüßt hat. Und umgekehrt. Ja? Das ist der beste Gruß. Und da hat man auch was davon. Assalamu alaikum, der Friede sei mit dir. Das ist ein Dua. Aber wenn du sagst Hallo, dann sagen wir auch Hallo zurück. Okay, da hast du nichts davon. Genauso wie manche Leute, wenn man ihnen was Gutes tut, sagen sie Danke. Ich rede jetzt von Muslimen natürlich, ja. Die anderen meine ich jetzt nicht. Aber wenn ein Muslim zu mir sagt Danke, sage ich ihm bitte. Aber er hat nichts davon, ich habe auch nichts davon. Sondern wenn er sagt, wenn ich was Gutes tue, dann soll er mir zu mir sagen, Jazakallahu khairan. Das heißt, möge Allah dich mit Gutem belohnen. Und dann sage ich, dir ebenfalls. Dann das heißt, er bekommt die gleiche Belohnung. Und ihr wisst ja sowieso, wenn du Dua machst für einen Muslim, gibt's immer einen Engel, der sagt, walaka bimithl. Ja? Wenn du Dua machst, für deinen Bruder, dann immer sagt ein Engel, mögest du das Gleiche auch bekommen. Ja? Deswegen also, gibt es keinen Grund, da geizig zu sein. Weil man macht immer praktisch Dua für sich selbst. Darf man hier, muss man hier Ikhlas haben? Nee. Muss man nicht. Also ich kann Dua machen, weil ich will, dass der Engel für mich Dua macht. Das ist kein Problem. weil das ist auch erwünscht. Oder zum Beispiel, was hält ihr davon, wenn jemand Dua macht, um ein Auto zu bekommen? Er macht nicht Dua für Allah, sondern macht Dua, um ein Auto zu bekommen. Er kommt drauf an. Normalerweise, wenn er sagt, oh Allah, bitte gib mir ein Auto, dann war das okay. Ja? Weil er macht Dua, um ein Auto zu bekommen, klar. Aber natürlich, der Dua an sich ist immer noch für Allah. Das ändert ja nichts daran. Aber sein Ziel ist das Auto. Ihm ist egal, ob er im Jenseits Belohnung kommt oder nicht. Das ist nicht wichtig. Er möchte nur sein Auto haben. Kein Problem. Ist natürlich nicht so wertvoll wie das im Jenseits, das Auto, was du dort kriegen würdest. Aber viele wollen das halt so. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so wart ihr zuvor. Also und zuvor noch. Doch bei Allah ist Gutes in Fülle. Bei Allah ist Gutes in Fülle. Also es gibt die Schatzkammern von allem Guten, von allem Rizq sind bei Allah. Und er sendet davon ein bisschen herab. Also bei Allah subhanahu wa ta'ala ist die Quelle allen Gutes. Und es gibt Gutes in Fülle. Das heißt, es gibt Gutes im Überfluss. Sehr viel davon. Also trachtet lieber nach dem, was Allah euch im Jenseits verspricht. Dann sagt er, so wart ihr zuvor. Vorher hattet ihr auch Angst. Und habt euren Glauben verbergt. Ja, das könnte eine Bedeutung sein. Aber Allahu A'lam, gemeint ist, ihr wart auch vorher so unter den Mushrikin und habt euren Islam verheimlicht. Und man sah euch nicht an, dass ihr Muslime wart. Ja, genau wie diese Person. Ihr habt sie angegriffen, weil sie nicht so aussah wie ein Muslim, weil sie eben nicht unter den Nichtmuslimen gelebt hat. Und deswegen habt ihr sie angegriffen. Aber erinnert euch daran, ihr wart genauso früher, als ihr schwach wart. In Mekka wart ihr schwach und habt euch den Islam also geheim gehalten. Und dann hättet ihr es auch nicht so toll gefunden, wenn jemand euch angegriffen hätte. Weil ihr nicht so aussieht, als wärt ihr Muslime. Also Allah subhanahu wa ta'ala erinnert einen daran, dass man hier nicht überheblich wird. Und dass man sieht, genauso wie die andere Person, du warst genauso früher, vor einigen Jahren. Nur jetzt durch Allahs Gunsterweisung. Und durch Allahs Barmherzigkeit und durch Allahs Wohltat bist du gewesen, jetzt bist du jetzt das, was du geworden bist. Und nicht aus dir selbst heraus. Aber dann hat Allah euch eine Wohltat erwiesen. Das ist die Sache. Ihr wart so, aber Allah hat euch recht geleitet. Unterscheidet also klar, gewiss, Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. So, jetzt aber bevor wir weitermachen, hier gibt's noch ein Wort, und zwar die Aya 94, wo wir jetzt gerade sind, dort heißt es, der Ausdruck, du bist nicht gläubig. Du bist nicht gläubig. Im Arabischen steht, lasta mu'minan. Lasta mu'minan. Du bist nicht gläubig. Es gibt auch eine Lesart von Abu Ja'far, rahimahullah ta'ala. Eine Version bei Abu Ja'far heißt, lasta mu'manan. Lasta mu'manan. Also der entscheidende Punkt ist, dass auf dem Mim dann eine Fatha ist und keine Kasra mehr drunter ist. Und gemeint ist, du hast gar keinen Schutzvertrag. Oder du bist gar nicht in der Obhut von einem Muslim. Ihr wisst ja, dass wenn in einem muslimischen Staat ein Kafir reingehen möchte, der tatsächlich im Feindeszustand, im Kriegszustand mit dem Muslim ist, dann darf ja ein Muslim ihm Schutz gewähren. Und gemeint ist hier, du hast gar keinen Schutzvertrag mit keinem Muslim. Du bist unter der Obhut von keinem Muslim. Ja, das ist also die andere Bedeutung. Wie gesagt, also das ist also ergänzt sich, oder wenn man das Wort so ausdrücken darf, aber ist eine weitere Bedeutung, die diesen Vers beinhaltet. Gut, dann machen wir, bevor wir weitermachen, es gibt noch darauf hinweisen, dass, liebe Geschwister, Was wir aus diesen Versen auch lernen ist, wir sind nicht verantwortlich dafür, was in den Herzen von den Leuten ist, sondern wir behandeln die Leute äußerlich. Wenn jemand nach außen hin zu uns sagt, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, und verrichtet sein Gebet und bezahlt Zakat und fastet, dann ist für uns ein Muslim und fertig. Und das ist und sogar weniger als dies. Wenn jemand zu dir sagt, Assalamu alaikum, dann gehst du davon aus, dass er Muslim ist. Gehst du nicht zu ihm hin und sagst du, ach, ihr sagt La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ich will das hören. Okay? Soweit sind wir noch nicht, brauchen wir auch nicht. Inshallah kommen wir auch nicht so weit. Okay? Aber das ist der Punkt. Wenn jemand zu dir sagt, Assalamu alaikum, dann gehst du davon aus, dass er Muslim ist. Und ihr kennt die Erzählung, wo ein Sahabi leider einen anderen im Krieg umgebracht hat. Und das war aber so, dass er ihn umgebracht hat. Und die andere Person hat kurz vor ausgeholt hat, gesagt, La ilaha illallah. Und dann hat er trotzdem zugeschlagen. Und dann ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, weil ihn das beschäftigt hat. Er war nicht damit ganz glücklich mit der Situation. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, hast du ihn etwa umgebracht, nachdem er gesagt hat, La ilaha illallah? Und hat er gesagt, O Gesandter Allahs, er hat doch nur La ilaha illallah gesagt, weil ich ihn umbringen wollte. Angst vor dem Schwert hat er gehabt, sonst gar nichts. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, Halla shaqaqta an qalbi? Hast du etwa also seine Brust aufgemacht und guckt, was da drin ist, dass du sagen kannst, er hat das gesagt nur aus Angst vom Schwert? Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann so oft gesagt, hast du ihn etwa umgebracht, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat, bis der andere gehofft hat schon, dass der Prophet endlich aufhört, ihn damit klein zu machen. Beziehungsweise hat er gesagt, ich wünschte mir, ich hätte den Islam erst am heutigen Tag angenommen. Ja? Und das ist auch ein Beweis dafür, dass eben die Tauba und das Annehmen des Islam alle Sünden auslöscht. Ja? Wir sind eben nicht verantwortlich dafür, was die Leute in ihren Herzen haben. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, in der 95. Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben, außer denjenigen, die eine Schädigung haben, den sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer Eigenperson abmühenden. Erstmal verstehen wir diesen Satz ohne diesen Einschub. Da heißt der Satz, nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben, und diejenigen, die sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer Person abmühen. Gemeint ist, wenn es gläubige Menschen gibt, die zum Dschihad gehen, und andere, die zu Hause bleiben und nicht mitgehen, die sind nicht gleich. Das ist der Satz. Ohne diesen Einschub. Und genauso wie ich gerade vorgelesen habe, ist der Vers auch zuerst herabgesandt worden. Und zwar, nachdem eben dieser Teil, wie ich gesagt habe, abgesandt worden ist, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Zayd ibn Thabit radiallahu anhu gerufen. Und dann kam er und hat Schulterblätter gebracht, weil das war eine Art, wie man damals aufgeschrieben hat, auf Schulterblättern, weil sie relativ glatt sind. Und hat diese Verse aufgeschrieben, die herabgesandt worden sind. Ohne diesen Einschub, ohne diesen Satz, außer denjenigen, die eine Schädigung haben. Das heißt, Allah sagte, die zwei Gruppen sind nicht gleich. Jemand, der zum Kampf geht und jemand zu Hause bleibt, ist nicht das Gleiche. Daraufhin kam Ibn Maktum und zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und hat sich bei ihm beschwert, hat gesagt, oh Gesandter Allahs, ich bin blind. Gibt es für mich keine Entschuldigung? Ich möchte auch zu den guten Gläubigen gehören, aber ich bin blind, wie soll ich denn überhaupt mit hinausziehen? Wie soll ich denn das machen? Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Zwischeneinschub herabgesandt und gesagt, außer denjenigen, die eine Schädigung haben. Und hat zu Zayd ibn Thabit gesagt, schreib's auf. Später, in As-Sunan überliefert, ist das Zayd ibn Thabit, also nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, erzählte uns diese Geschichte und dann sagte er, Leute, es ist gerade, ich komme mir gerade so vor, als würde ich diesen Satz, den ich damals geschrieben habe, noch direkt vor meinen Augen sehen, an dem Schlitz des Knochens, wo ich es aufgeschrieben hatte. Ja? Und das ist übrigens einer von vielen Beweisen, dass eben der Koran, Alhamdulillah, schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgeschrieben worden ist. Und Weiterhin heißt in dieser Überlieferung bei Bukhari und bei Sunan, wie ich gesagt habe, anderswo. In einer anderen Überlieferung bei Bukhari heißt es: وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرَدَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ. Und zwar sagte Zayd ibn Thabit, als also diese Offenbarung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, war der Oberschenkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf meinem Oberschenkel. Und der war so schwer, ja, der kam mir so schwer vor, dass ich gedacht habe, dass es meinen Oberschenkel zerschlägt. In einer anderen Überlieferung sagte er, es kam mir vor, als gäbe es nichts Schwereres als dieser Oberschenkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also es weist darauf hin, dass eben die Offenbarung tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes schwer war und gewichtig war. Bis danach eben dieser Ruhemantel aufgedeckt wurde. Der Ruhemantel ist gemeint die Offenbarung. Wenn zum Propheten sallallahu alaihi wasallam Offenbarung kam, dann ist es beschrieben im Hadith wie eine Decke der Ruhe, die ihn umhüllt hat. Und danach hat man diese Decke wieder aufgedeckt und dann hat er den Leuten mitgeteilt, was der Koran zu sagen hat. Na'am, und deswegen lesen wir den Vers Alhamdulillah bis an den jüngsten Tag, genauso wie ich es vorgelesen habe. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben. Was ist mit sitzen bleiben gemeint? Eben die Leute, die nicht zum Dschihad rausgegangen sind. Ja? Ibn Abbas radiallahu anhu ma wardah sagte bei Tirmidhi, dass hier gemeint ist die Schlacht von Badr. Manche Leute sind zur Schlacht von Badr hinausgegangen und manche Leute sind nicht zur Schlacht von Badr hinausgegangen, weil es ja gar keine ausgemachte Schlacht war. Aber trotzdem, jemand, der dabei war, ist nicht gleich wie jemand, der zu Hause war. Das ist einfach der Punkt. Und Albani sagte, der Hadith ist sahih. Also von der Aussage von Ibn Abbas. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben, außer denjenigen, die eine Schädigung haben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sinngemäß jemand, der zum Dschihad mit hinausgehen wollte, aber nicht gehen konnte, aufgrund irgendeiner Krankheit oder ähnlichem, der bekommt genau die gleiche Belohnung wie die Personen, die hinausgezogen sind. Ja? Also noch einmal den Satz, jetzt bringen wir ihn zu Ende. Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, die sitzen bleiben. Außer denjenigen, die eine Schädigung haben. Krankheit, irgendwie behindert, körperlich, geistlich, blind. Den sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmühenden. Abmühend ist die Abmühenden sind die Mujahidun wortwörtlich. Ja? Weil Jahada heißt auf Arabisch sich abmühen, sich Mühe geben. Und die sind gemeint, die sich abmühenden. Weil jemand, der hinausgeht zum Kampf, das ist ein gewaltiger Einsatz, der körperliche Einsatz und auch ein gewaltiger Einsatz vom Besitz her. Ja? Die bekommen also alle nicht die gleiche Belohnung. Nun sieht man, der Dschihad ist eben nicht nur körperlich, sondern ebenfalls auch mit dem eigenen Vermögen. Allah hat den sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person Abmühenden einen Vorzug gegeben vor denen, die sitzen bleiben. Die sind nicht gleich. Die sind eine Stufe höher. Oder sie sind nicht eine Stufe höher, sondern sie sind sind eine Stufe höher. Aber allen hat Allah das Beste versprochen. Den Gläubigen, die zu sitzen bleiben und den Gläubigen, die hinausziehen. Und deswegen, weil hier die Schlacht von Badr gemeint ist, ist Wallahu ta'ala a'lam hier was gemeint, der Dschihad der Fardu Kifaya ist, der Dschihad der Sunna ist. Und nicht der Dschihad der Fard ist. Und ihr wisst das auch, der Dschihad kann manchmal Fard sein, manchmal Sunna sein, auch wenn er insgesamt immer Fardu Kifaya ist, aber hier ist gemeint, der Sunna ist. Und deswegen sonst wäre es ja eine Sünde für die anderen gewesen, dass sie bei Badr nicht dabei waren. Aber bei Badr war es ja keine Pflicht, mit hinauszugehen. Und es war auch der Krieg war ja gar nicht geplant. Aber allen hat Allah das Beste versprochen, deswegen. Allen hat Allah das Paradies versprochen, wenn hier damit das Beste gemeint ist. Aber was gibt es Besseres als das Paradies? Doch hat Allah die sich Abmühenden vor denen, die sitzen bleiben, mit großartigem Lohn bevorzugt. Ja, seht ihr diesen Einschub? Erst sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die hinausgezogen sind, sind besser als diejenigen, die sitzen geblieben sind. Aber nicht, dass ihr denkt, dass die sitzen geblieben sind, nicht auch wunderbare Belohnungen bekommen. Alle bekommen die schönste Belohnung des Paradies. Aber Im Paradies gibt es Rangstufen und die Leute sind nicht alle gleich. Und diejenigen, die sich abgemüht haben mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Seele, die werden natürlich im Paradies bevorzugt. Und zwar wie? Mit Rangstufen. Und Rangstufen bei Allah subhanahu wa ta'ala sind etwas Gewaltiges. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, inna fil jannati mi'atu daraja a'addaha Allahu lil mujahideen fi sabilillah ma bayna ad-darajatayn kama bayna as-sama'i wal ard. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wahrlich, im Paradies gibt es 100 Stufen, die Allah für die Mujahideen auf Allahs Weg bereitet hat. Zwischen der einen und der anderen Stufe ist eine Entfernung, die gleich der Entfernung zwischen Himmel und Erde ist. Und deswegen sehen wir, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns damit sagen will, natürlich, wenn du gläubig bist und fastest und betest, kommst du ins Paradies, inshallah, aber im Paradies gibt es noch viel mehr Stufen als diese. Jemand, der den Koran auswendig kann, ist nicht wie jemand, der nur die Hälfte kann, und jemand, der die Hälfte kann, ist nicht wie jemand, der ein Viertel kann, und jemand, der fünfmal pro Tag betet, ist nicht wie jemand, der fünfmal pro Tag betet und auch noch die Sunnan vorher und nachher verrichtet, und jemand, der nur im Ramadan betet, ist nicht wie jemand, der im Ramadan betet und noch zusätzlich freiwillig Sachen verrichtet, ja. Mit Rangstufen von ihm und Vergebung und Erbarmen. Allah ist allvergebend und barmherzig, und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns von seiner Allvergebung und von seiner Barmherzigkeit etwas zuteil kommen lässt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte auch noch in einer weiteren Überlieferung, Irmo, man balagha al-adu bisahmin rafa'ahu Allahu bihi daraja, qala Ibn al-Naham, ya Rasulallah, وما الدرجة؟ قال أما إنها ليست بعتبة أمك ولكن ما بين الدرجتين مئة عام. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, werft, also wenn ihr Pfeil und Bogen, ja, oder Bogen schießen, werft, denn wer mit seinem Pfeil den Feind trifft, den wird Allah um eine Rangstufe erhöhen. Und dann sagte einer, O Gesandte Allahs, wie viel ist denn das, eine Rangstufe? Dann sagt er, ja, das ist nicht so wie die Türschwelle vom Haus deiner Mutter, sondern zwischen der einen Stufe und der anderen Stufe ist eine Entfernung, für die man 100 Jahre braucht, um die zurückzulegen. Und dieser Hadith ist aber ein Nasa'i, und Al-Albani sagt, er ist sahih. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.